außer deinem Tod. Die konnte niemand verstehen. Ich kann das nicht begreifen. Werden wir uns wiedersehen? Gottes Handeln ist mir unerklärlich. Sag mir, wo liegt der Sinn? Wo endet all das Leiden, wenn auch ich gestorben bin? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ich rufe dich. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Zu Asche, sie denken ewig an dich. Warum liegst du so früh? Sag mir, wo du bist. Hier ist jemand, der dich sucht, weil du gestorben bist. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ich rufe dich. Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Ich rufe dich. Kannst du uns hören? Kannst du uns hören?